1. Der Herr antwortet Hiob Ernut und richtet das Worten in. 2. Gott fragte, ob dergenage, der den Allmächtigen kritisiert, wirklich mit im Streiten wohl, wer Gott anklage, muss nun auch ein Antwort geben. 3. Daraufhin erwidet Hiob dem Herrn und sagt, fuck ich erken, dass ich viel zu unbedutend bin, wie konnte ich dir darauf antworten? Ich werd von nun und schweigen und mein Hand auf den Mund legen. 5. Ich habe bereits gesprochen, doch ich werd mein Wort nicht wiederholen, ich habe mein Gosset, aber ich werd es kein zweites Mal tun. 6. Dann antwortet der Herr Hiob Ernut aus dem Gewaltigensten heraus und sprach zu ihm. 7. Bereite dich vor und stell dich mir wie ein Mann, ich werd dir Fragen stellen, und du sollst mich belehren. 8. Beabsichtigst du wirklich, mein Urteil anzufechten oder mich verschuldig zu erklären, ne damit du selbst als gerecht dastest? 9. Besitzt du etwa ein Markt, die der Gottsgleicht, und kannst du mit eine Stimme donnen, die so gewaltig ist wie sein? 10. Wenn das so ist, dann schmuck dich mit Erhabenheit und Word und bekleid dich mit Glanz und herrliche Pracht. 11. Lass deinen Zorn angeheindet fließen und sorg dafür, dass jeder hochmütig durch deinen blossen Anblick gedemütigt wird. 12. Betracht all Stolzen und Buge sie, und wernichte die Gottlosen und dem Ort, und dem sie sich befinden. 13. Vergrabe sie all zusammen im Staub der Oder und schließ ihr Gesichter in einem verborgenen Ort ein. 14. Wenn du das vollbringen kannst, wird auch ich dich anerkennen und zugeben, dass dein eigene Kraft dir den Sieg verleihen kann. 15. Betracht nun den Behemoth, den ich ebenso wie dich erschaffen habe, ernat sich von Gra, genor wie ein Rind. 16. Beobacht die enorme Kraft in seinen Lenden und die Gewaltigstark, die in seinen Bauchmuskeln liegt. 17. Allah seinen schon so star wie ein Zeder wer den, waren die seinen seine Schenkel fest miteinander verflochten sind. 18. Sein Nocken sind so stable wie Bronzeroren und sein Glieder glichen massiven Staben aus Eisen. 19. Staten der Spitze der Schopfung Gottes, und sein Skopfer selbst kann im mit dem Schwerten gegentreten. 20. Die Berge leifern im reichlich Nahrung, waren die Wilden Tier des Felds in seiner Nahe friedlich spielen. 21. O rootenter den schattigen Lotusbormen und verbirgt sich im dichten Schilf der Sumpfigen Ufer. 22. Die Lotusborm bieten im Schutz vor der Sun, und die Wehe den Embark umgeben seinen Ruheplatz. 23. Selbst wenn der Fluss gewaltig anschwillt, Gerat nicht in Panik, bleibt gelassen, auch wenn das Wasser des Jordans gegen sein Maul drückt. 24. Kann in Jemand fangen, waren der Zusiet, oder im einen Haken durch deines Traben. 25. Bist du in der Lage, den Leviathan mit einer Angel aus dem Wasser zu sehen oder sein Zung mit einem Seal zu bandagen? 26. Kannst du im einen Strick durch deines Sehen oder seinen Kiefer mit einem Haken durch bohren? 27. Glaubst du, dass dich instandig nade bitten oder freundlich werten dich rich ten word? 28. Word ein Viren Barung mit dir treffen, damit du in fur elzitels deinen Diener behalten kannst. 29. Kannst du mit im Spielen y mit einem kleinen Vogel oder in der Lane halten, im den Jungen Frauen zu unterhalten? 30. Wer den Handler versuchen, in zu feilschen, oder word zerlegt und unter den Chorfluten aufgeteilt. 31. Ist es dir möglich, sein Hort mit Werfspieren zu durchlocken oder seinen Kopf mit Harpunen zu treffen? 32. Versuch nur einmal, in zu berühren, wenn du in den Kampf denkst, der dir bewusstet, wirst du es nie wieder wagen.